WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht wie jeden Freitag. Und ja, das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir in dieser Nacht unterhalten wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Stefan. Stefan ist 39. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen. Stefan, schön, ja, dass du da bist. Um was geht's? Freut mich auch. Ja, erstmal Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, danke. Ich bin ja ein großer Fan und auch wieder dein Auftritt hier beim Raab letzte Woche war wieder super. Hast du gesehen? Ja, wo du dein Buch vorgestellt hast. Ja, genau. Super. So war's. Werde ich mir noch kaufen. Das freut mich. Super. Ja, auf jeden Fall zu mir. Ja. Ja, ich habe mich halt unglücklich verliebt. Ach. Und ja, die ist halt verheiratet, hat Kinder. Seit wann bist du verliebt? Ja, seit gut 6 Wochen ungefähr. Erzähl mal, kanntest du die vorher schon? Nee, wir haben uns kennengelernt halt in der Klinik, in der Kur. Ach so. In der Reha und dann, ja. Weswegen warst du in der Reha? Ich selber, ja, hatte halt Depressionen und so. Also eine seelische Reha. Ja, aber deswegen, aber es tut jetzt eigentlich in dem Sinne nicht. Nee, natürlich nicht. Auf jeden Fall, wir haben uns da kennengelernt und haben uns halt ganz normal angefreundet. Ja. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt halt, ne? Man hat sich halt unterhalten, kennengelernt, was unternommen und so, wie das halt so ist. Mhm. Und naja. Ist denn da schon ein bisschen was passiert? Ja, also jetzt nicht zum Äußersten, ja, es ist halt irgendwie, dass man sich näher gekommen ist und so und sich im Arm genommen ist und gekuschelt und so. Halt. Das schon, ja. Das heißt, sie ist auch in dich ein bisschen verknallt. Ja, das ist das, ja. Und dann, wo ich halt raus musste, dann bin ich nochmal 2 Wochen später nochmal dahin. Ja. Haben auch in den 2 Wochen, wo ich dann zu Hause war, ja, quasi jeden Abend telefoniert. Ja. Stundenlang. Aha. Ja, und daraufhin wollten wir halt eigentlich auch beide wissen, was wirklich jetzt Sache ist. Und deswegen bin ich ja nochmal eine Woche da hingefahren, zu Besuch. Und dann, aber wie gesagt, sie traut sich halt nicht. Hat sie denn von Anfang an mit offenen Karten gespielt? Ja, das ja. Das ja. Und du bist solo? Ich bin alleine, genau. Ja. Nee, das hat sie schon von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Und ja, ich habe auch noch ganz am Anfang, wo wir uns auch kennengelernt haben und rumgeflaxt haben, habe ich sogar noch irgendwie auch Spaß gesagt, so nach dem Motto, ja, nicht, dass ich mich noch nicht verliebe. Und also, wahrscheinlich habe ich das im Unterbewusstsein irgendwie, weiß ich nicht, naja. Kinder und verheiratet, wie läuft denn ihre Ehe? Ja, sie sagt eigentlich sehr unzufrieden und eigentlich irgendwie auch schon seitdem irgendwie das erste Kind da war, das älteste ist halt 6, ne? Mhm. Und überhaupt nicht zufrieden, aber sie traut sich halt einfach nicht raus, ne? Hm. Ich meine, klar, ich habe auch Verständnis gezeigt. Ich meine, es findet sie auch gut an mir, dass ich halt so verständnisvoll bin und ihr sogar Zeit geben würde und geduldig bin. Ja. Was heißt denn, sie traut sich nicht raus? Will sie den Kontakt mit dir abbrechen, zu dir? Nee, das ja gar nicht. Sie sagt ja sogar, das letzte Mal, wo wir jetzt kontaktiert hatten, war jetzt ungefähr vor einer Woche. Und dann hat sie sogar noch gesagt, so, ja, melde dich auf jeden Fall dann mal, falls sich meine Nummer mal ändern sollte und so. Also sie möchte dich schon so ein bisschen warm halten und eventuell so ein bisschen nebenher laufen lassen. Ja, was heißt warm halten, kann man jetzt auch nicht so sagen. Also ich empfinde das jetzt nicht wie warm halten. Also sie will mich aber, ich meine, sie hat auch versucht, mich zu vergessen oder würde mich gerne vergessen wollen oder auch meine Nummer löschen, aber das will sie irgendwie auch gar nicht oder kann sie gar nicht viel mehr. Hm. So, und jetzt du, willst du dich auf sowas sehr Kompliziertes einlassen? Ja, ich bin schon sehr überzeugt von ihr. Und jetzt habe ich sogar schon, also wirklich, ich bin irgendwie auch schon, ich werde jetzt nächste Woche irgendwie da in der Nähe hinfahren. Mhm. Das weiß sie auch. Und dann kann ich nur hoffen, weil sie ja weiß, dass ich da in der Nähe, ansonsten, wir sind so circa 600 Kilometer entfernt. Ach du lieber, das auch noch. Ja, aber sie weiß auch das für mich. Ich könnte auch so hier meine Zelte abbrechen, weil ich habe keine Verantwortung, also ich habe keine Kinder, keine Tiere. Mhm. Also ich könnte das im Moment so gesehen auch machen. Ich würde das auch machen, das weiß sie auch. Ja, jetzt weiß ich auch, dass ich nächste Woche da in der Nähe bin bei ihr. Bist du rein zufällig in der Nähe? Oder? Ja, nicht direkt. habe das so ein bisschen gedeichselt, weil ich habe noch jemanden in der Kur kennengelernt, wo wir Freunde geworden sind und der wohnt zufälligerweise bei ihr eine Stunde von ihr entfernt. Ja, okay. Ja, das habe ich alles so ein bisschen gedeichselt, sag ich jetzt. Stefan, das ist wirklich ein kompliziertes Ding, wo man sich jetzt in deiner Position überlegen muss, wie weit lasse ich mich darauf ein, denn es wird schwierig werden, es wird Schmerzen geben, es wird Komplikationen geben. Das muss man davon abhängig machen, wie stark das Gefühl für die Person ist. Wenn das Gefühl sehr stark ist, dann wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, naja, okay, ich riskiere das. Aber ich habe ja auch Schiss, deswegen will ich sie eigentlich irgendwie auch so oft sehen, weil ich denke ja aus dem Auge, aus dem Sinn. Weil sie ja sagt, ja, wenn du dich irgendwann mal meldest, falls die Nummer sich ändern sollte, am liebsten würde ich ja jede Woche meine Nummer ändern, damit ich einen Grund habe, mich zu melden, weißt du? Ja, verstehst? Und kann dir natürlich auch passieren, dass sie sich nie von ihrem Mann trennt. Diese Geschichten kennen wir ja auch. Ja, ich habe sogar eine komische Idee, ich werde sogar wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr dahin ziehen in die Ecke. Ja, aber dadurch frustrierst du ihre Entscheidung auch nicht. Das muss schon von ihr und aus sich herauskommen. Ja, wobei sie hat schon eine Kleinigkeit gesagt, was mich ja dazu veranlasst, weil sie gesagt hat, ja, nach dem Motto, ja, das wäre gemein von dir, wenn du mir sagen würdest, wenn ich bei ihr in der Nähe wäre und so. Weil ich ganz genau weiß, wenn sie mich wieder sieht, dann ist sie wieder erweicht. Ne? Sagen wir so, wenn du das so kräftemäßig und nervenmäßig aushältst, dann kannst du dich ja mal auf einen vorsichtigen Kontakt einlassen und mal gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Nur, ist dir klar, nehmen wir mal den Fall an, sie würde sich sogar von ihrem Mann trennen. Du kriegst sie nicht alleine, da sind Kinder, auf die du dich auch einstellen musst. Ne? Das ist mir klar, das habe ich auch gesagt, da habe ich auch gar kein Problem mit. Eine ganze Familie kommt auf dich zu. Das muss man sich alles vorher klar machen. Ja, das ist klar, da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich hatte schon auch schon mal zwei frühere Beziehungen, da waren auch Kinder im Spiel, das ist gar kein Thema für mich. Also, ich höre daraus, Stefan wird sich weiter um die Frau kümmern. Ne? So höre ich, so klingt es mir. Du klingst nicht wie jemand, der sagt, nee, ich bin eher so auf der Schiene, ich breche alles ab und... ich bin ja schon entschlossen, du hörst ja schon heraus. Das höre ich raus. Ich wollte jetzt deine Meinung hören, ob ich eigentlich das Richtige mache. Deswegen Stefan, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist immer abhängig, wie stark das Gefühl ist. Wenn es einen erwischt hat, ja, dann macht man das. Wenn es noch nicht so ganz schlimm ist, dann sollte man das eigentlich sein lassen, weil es... Doch, ist ja auch. Und ich bin ja auch überzeugt, dass es bei dir ja auch ist. Ich meine, wir haben auch in dem Sinne geheult, wo ich dann gegangen bin. Ich meine, wenn sie in einer unglücklichen Beziehung ist und das schon sehr lange, dann besteht ja eigentlich auch gar kein Grund mehr, da zu bleiben. Ja, ich weiß, wegen der Kinder, aber die Kinder, denen geht's auch besser, wenn die Mama glücklich ist und nicht, wenn die Mama unglücklich ist. Ja, die ist ja unsicher halt, ne? Ja, ja. Also Stefan, geh es mal vorsichtig an. Vorsichtig. Ich würde da noch nicht hinziehen, brems mal ab. Ja, ich kann jetzt erstmal hoffen, weil sie ja weiß, dass ich nächste Woche da in der Nähe bin. Genau. Mal gucken, dass sie sich meldet. Ja, genau. Dann kannst du ja mal sehen, wie die Stimmung so ist. Und vielleicht hat sie bis dahin ja auch doch sich irgendwie doch entschieden. Und das wirst du dann merken. Also so selber kannst du mir jetzt auch gar nicht irgendwie einen Rat geben, ne? So, ich glaube, du wirst es sowieso weitermachen. Und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Stefan, lass es sein, wirst du es nicht sein lassen. Ich habe natürlich bei mir im Bekanntenkreis auch mit den einen oder anderen darüber geredet. Die sagen alle, lass sein und da kommst du nicht dran. Die Vernunft sagt das zunächst, aber das Herz ist oftmals stärker als die Vernunft. Ich habe dir auch immer gesagt, die Gefühle holen einen immer ein. Das hat sie mir auch recht gegeben, weil am Anfang hat sie sich auch unheimlich gegen gewehrt. Mhm. Und irgendwie schätze ich ihr das sogar auch bei ihr, dass sie sich so ein bisschen gegen wehrt und noch nicht so die Ehe aufgeben will. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich meine, das... Okay, fahr mal hin. Wenn es sich alles sehr verkompliziert, telefonieren wir beide nochmal, okay? Okay, dann kann ich dich halt anrufen und... Genau, mailst du am besten, dann geht's schneller. Ja? Okay, super. Alles Gute, Stefan. Ja, dann danke dir und nochmal Kompliment und bin großer Fan von dir, auf jeden Fall. Dankeschön. Alles Gute, ciao. Danke, hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, offene Sendung heute Freitag Nacht 0800 220 5050 kostenfrei. Könnt ihr uns erreichen oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Katrin. Katrin ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Katrin, und was geht's bei dir? Ich wollte mal erzählen von meiner Alkoholabhängigkeit. Ja. Weil ich oft bei dir so höre, die sagen denn nach 6 Monaten, ach, ich trinke nicht mehr so. Das ist einfach so, ja nicht. Wie lange bist du denn schon alkoholabhängig? Ich war ab, wie lange? Ich bin jetzt nicht mehr abhängig, schon 26 Jahre. Oh, das ist natürlich Kompliment. Ja. Gratulation. Ja, also man muss wirklich aufpassen, überall, ob es Pralinen sind oder was, dass kein Alkohol drin ist oder Torte und alles sowas. Ja. Würde in der Tat, sagen wir so, eine Weinbrandpraline oder so, würde die dich schon umhauen? Ich weiß es nicht, ich möchte das doch ja nicht probieren. Ja, um Gottes Willen, nee. Versuch's bloß nicht. 26 nee. Jahre trocken und vorher, wie viele Jahre warst du abhängig? Na, 8 Jahre. Ja. 8 Jahre. Und wie schlimm warst du abhängig? Ich war sehr schlimm abhängig. Erzähl also, mal. Ich habe angefangen morgens, bin nachts aufgestanden, weil ich gebrauchte. Ich habe morgens weitergetrunken, ich bin arbeiten gegangen in eine Schnapsfabrik, Spirituosenfabrik. Du bist in eine Schnapsfabrik gegangen? Ja. Und gab es da Schnaps umsonst? Die haben getrunken von morgens bis abends. Ach, das ist ja verrückt. Ehrlich, das durftet ihr? Die durften, weil neue Vorgesetzten mussten das nicht sehen, aber haben alle eigentlich. Ja. Das ist ja verrückt. Da waren in der Schnapsfabrik ganz viele Alkoholiker. Ein ganz Teil, ja. Ja. Was für ein Schnaps wurde denn da hergestellt? Da wurde alles hergestellt. Goldbrand, Kaffeelikör und Goldwasser und alles. Und was hast du hauptsächlich getrunken? Also eigentlich Goldbrand, aber ich muss sagen, so richtig geschmeckt hat es mir nie. Ich habe einfach nur getrunken, weil andere auch getrunken haben. Und dann war man eben ein bisschen berauscht. Ich weiß gar nicht, was Goldbrand ist. Ist das ein Likör? Ist ein Cognac. Ach, ein Cognac ist das. Ah, Cognac, verstehe. Ja. Ja, wie ging denn das? Habt ihr da einfach eine Flasche aufgemacht oder seid ihr an die Fässer gegangen oder wie? Nee, ich war direkt in der Abfüllung, wo der abgefüllt wurde. Aha. Und da stand dann morgens ein Eimer schon, wenn es im Sommer warm war. Ja. Und da standen dann alle Sorten Schnaps drin mit kaltes Wasser eben, damit alles gekühlt ist. Und dann trinken wir ihn auf dem frühen Morgen mal. Ach, und diese Schnapsflaschen standen in diesem gekühlten Eimer? Ja. Für euch? Die haben wir uns da reingestellt. Ach so, und da hat kein Vorgesetzter gesagt, hier raus, weg damit? Nein, das hat ja keiner gesehen. Ich meine, gewusst haben sie das alle, aber gesehen hat keiner. Das ist ja... Das war ja auch so, es war ja richtig warm, weil da waren auch Maschinen, wo die Schnapsflaschen eingeschweißt wurden. Und wenn uns dann so warm war, dann haben wir eben auch Wodka genommen und haben uns abgekühlt und die Beine mit eingeschmiert. Und würdest du sagen, dass du durch diese Schnapsfabrik zur Alkoholikerin wurdest? Ja. Ja. Also vorher hast du keinen Alkohol getrunken? Nein. Nee. Wann hast du denn da bemerkt, ich bin hier auf einem sehr gefährlichen Eis? Irgendwie wollte ich das irgendwie ja nicht wahrhaben, glaube ich mal. Ich bin dann irgendwie einfach da so reingeschlittert und dann habe ich gedacht, du kannst nicht mehr ohne. Dann hast du zu Hause getrunken, du hast nachts getrunken, du hast morgens getrunken und dann ging es auf der Arbeit weiter. Konntest du denn da überhaupt noch arbeiten? Ja, ich möchte sagen, ich war nie betrunken, dass man sehen konnte, ich habe was getrunken. Ach so. Ich habe wahrscheinlich immer eine Fahne gehabt, nehme ich an. Aber ich war nie betrunken. Als du dann versucht hast, davon wegzukommen, wie viel Mal hast du versucht, vom Alkohol wegzukommen? Also ich war gewesen einmal zur Entgiftung. Einmal? Einmal zur Entgiftung, aber ich hatte mir vorbehalten, zu Hause eine Flasche Schnaps im Schrank stehen zu lassen. Vorbeugend. Wenn du kommst, ja genau. Aber nein, ich habe da zu viel Schreckliche gesehen, dass ich gesagt habe, nein, nie wieder. Ah, dann hat es mit einem Mal, hast du es geschafft? Ja. Mit einer Entgiftung? Ja. Wie lange hat die Entgiftung gedauert? 14 Tage, aber ich habe mir den noch selbst entlassen. In einer Klinik, im Krankenhaus war das? Ja. Beschreib das mal, wie ist das bei so einer Entgiftung? Was passiert da in einem? Oh, wie direkt. Man wird irgendwie, man möchte auch springen, aber dann wird man fixiert, wurde ich jedenfalls. Und dann wurde Tropf angelegt und ja. Dann ist man praktisch im Wachzustand, aber ist doch nicht ganz da. Geht man durch die Hölle? Nee. Nee, so schlimm ist es nicht. Nee. Da kriegt man wahrscheinlich auch irgendwie Beruhigungsmittel, dass es nicht so sehr an die Substanz geht. Ja. Ich habe den, wo sie mir den Kopf legen wollten, ich habe mich stillgehalten, dann haben sie mir einen halben Arm noch aufgeschnitten, damit sie deine Sehne gefunden haben und Warum bist du zur Entgiftung gegangen? Ich wollte so nicht mehr weiterleben. Man hat ja dann ständig irgendwie Angst auch gehabt, hast du jetzt hier noch Schnapp zu Hause und Warst du denn in der Zeit solo oder in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung und mein damaliger Lebensgefährte, der hat auch da gearbeitet. War auch Alkoholiker? Nein. Der hat ab und zu mal ihn getrunken und der war nicht Alkoholiker. Hat der dich denn auch gedrängt, zu der Entgiftung zu gehen? Nein, das war, wie soll ich sagen, ihm war irgendwie egal. Ach so, na, super. Davon aus. So, dann kommst du von der Entgiftung nach Hause und hast vorsichtshalber noch eine Flasche Schnaps zu Hause stehen. Ja. So, und was ist dann mit der Flasche Schnaps passiert zu Hause? Die ist in der Schrankwand oben stehen geblieben und ich habe die nicht angerührt. Wie lange stand die da noch? Ach, die stand noch eine ganze Zeit. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, wenn meine Schwester zu Besuch kam und so, war es auch so üblich, dass sie einen Schnaps getrunken haben und so bei uns. Ja. Dann hast du eingeschüttet, aber nichts mitgetrunken? Ich habe nichts getrunken, nein. Bist du denn danach dann wieder in diese Schnapsfabrik arbeiten gegangen? Ja. Ehrlich? Dann hat die Firma, die hat mir 14 Tage den Urlaub gegeben und haben gesagt, ob ich in eine andere Abteilung möchte, wo ich nicht direkt mit dem Schnaps in Berührung komme. Das ist völlig absurd. Und bist du in eine andere Abteilung gegangen? Nein, ich bin in die Abteilung gegangen, wo ich hergekommen bin. Ich habe keinen Tropfen mehr angerührt. Und die anderen haben dir da bestimmt was angeboten und gesagt, komm, trink doch wieder einen mit, Katrin. Nein, die haben mir auch keinen angeboten. Ah, haben das respektiert. Ja. Und Mensch, Katrin, du hast ja Nerven gehabt, dass du da wieder hingegangen bist und dann sogar in die gleiche Abteilung. Ja. Das zeugt von großer Willensstärke, glaube ich, deinerseits. Ja, wenn das alles so wäre. Das war auch nur mit dem Alkohol, aber wirklich. Naja, komm, du weißt, wie schwer es ist. Was habe ich in dieser Sendung schon schlimme Geschichten gehört, wo die Leute eben nicht wegkommen vom Alkohol und du hast es dann geschafft. Ja. Das ist ja eine irre Geschichte. Und dann jetzt seit 26 Jahren trocken. Ja. Also vor, sagen wir, ich war ein Jahr trocken auf den Tag und dann ist mein Kind auch genau ein Jahr da drauf geboren. Ah. War das Kind von dem Mann, von dem du gerade erzählt hast? Ja, mit dem ich noch verheiratet bin, aber schon Jahre getrennt lebe. Ach so. Ja. Gab es denn in diesen 26 Jahren mal Momente, wo du vielleicht doch fast schwach geworden wärst? Nein. Wie erklärst du dir das? Ich habe einfach Angst davor. Was war das Schlimmste für dich, wenn du an die Alkoholzeit denkst? Schlimmste? Zum Beispiel, ich wochenende jetzt so, ich bin morgens aufgestanden, ich brauchte den Alkohol, ich hatte auch, aber der erste Schluck, ich habe alles wieder ausgebrochen. Der Körper, der wollte dich ja nicht mehr aufnehmen. Dann hast du es ausgebrochen und dennoch einen neuen Schluck genommen? Ja, genau. Ja, das ist schlimm. Dann ist man schon ganz tief gesunken, wenn man das machen muss. Ja, sehr tief. Vor allen Dingen, bei mir hat der Alkohol angerichtet, damit die Nerven schon in die Beine halb kaputt waren. Ich bin schon richtig behindert gelaufen. Ich glaube, dann verliert man auch jegliche Selbstachtung, ne? Ja. Bist du stolz darauf, dass du es geschafft hast? Ja, aber ich möchte das nicht meinen Kindern erzählen. Och. Die sollen es nicht wissen. Was? Die wollen meine Tochter, die sollen es nicht wissen. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 3. Die sind schon erwachsen, jetzt mittlerweile? Die sind erwachsen, ja. Meine Tochter, die ist in der Altenklee und die erzählt mir dann da öfter von den Leuten. Und dann sagt sie ja, die und die ist ja nicht bei Sinn mehr, denn die hat ja Korsakoff-Syndrom. Das ist, die hatte mal gesoffen. Und da würde das dann kommen, oh, meine Mutter hat gesoffen, deswegen ist die manchmal vergesslich. Ist die Mama manchmal vergesslich? Also bist du manchmal vergesslich? Ja, wie man mit 52 ist. Das ist ja auch wiederum interessant. Das heißt, keines deiner Kinder weiß von deiner Vergangenheit. Nein. Und das ist auch noch nicht durchgesickert durch Verwandtschaft oder durch irgendwelche anderen Leute, die das noch wissen von früher. Nee, wir sind ja auch umgezogen und alles, aber nee, ist nicht durchgesickert. Manchmal kam denn mal so, warum kannst du die Torte nicht essen oder so? Dann sagt, dann sage ich, ich nehme noch Medikamente wegen hohem Blutdruck und so weiter. Ja. Aber was mir sehr mal getroffen hat, kurz danach hatte meine Nichte Jugendweihe. Ja. Da war ich im Feiern gewesen. Und die Leute, die uns da bedient haben, die haben mich nicht gefragt, ob ich da auch einen Schnaps möchte oder so. Also waren die informiert gewesen. Ach so. Mhm. Das hat mich ganz, ganz doll getroffen. Das ist aber sehr lange her. Ja. Ja. Aber trotzdem. Glaube ich. Aber Katrin, ich überlege gerade mit deinen Kindern. Ich finde das nicht schlimm, wenn du deinen Kindern das erzählen würdest. Ich finde das sogar ich habe großen Respekt vor dir. Das ist doch eine tolle Geschichte. Du hast dich am eigenen Schopf da rausgezogen aus dem ganzen Dilemma. Mhm. Das ist doch toll. Da muss man sich ja nicht für schämen. Du hast damals, das war ein Unglück und du bist da reingeraten, so wie viele Leute in irgendwas reingeraten und du hast aber es dann geschafft, da rauszukommen. Ja. Ich würde mich dafür nicht schämen. Doch, wie ich schon gesagt habe, dann sagen sie, naja, auch, ja, die hat ja gesoffen, deswegen ist sie dement oder so. Ach, ja. Naja, das kannst du ja mal entscheiden. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Kindern? Ist super. Super, na gut. Weißt du, wenn das super. Aber ich höre von meiner Tochter so raus, damit sie sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass man saufen tut und so ungefähr, als ob sie die denn so verachten tut. So. Aber die wird ganz anders darüber reden, wenn du ihr deine Geschichte erzählen würdest, so wie du sie mir erzählt hast. Meinst du? Ja, das glaube ich aber ja. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte und eine tolle Leistung von dir, wirklich. Das muss man sich vorstellen, du bist in einer Schnapsfabrik und dann gehst du sogar wieder in die Schnapsfabrik zurück und schaffst es, trocken zu bleiben. Das ist so großartig, so toll ist das. Mhm. Da musst du einen Orden, musst du da eigentlich für kriegen. Ja, also überleg mal, wenn mal eine gute Stunde, eine vertraute Stunde kommt, erzählst du denen nochmal. Die werden das rührend finden, wenn du das denen offenbarst. Nein, aber komisch. Meine Kinder halten ohne Spann Alkohol und so. Ja. Wenn wir Geburtstag feiern und so, auch meine Schwiegersöhne, es trinkt keiner Alkohol. Ja, vielleicht überträgt sich das auch so ein bisschen unbewusst. Aber sei doch froh. So was haben wir ja nie im Haus. Aber mein Nochmann, der hatte auch dann so ab und zu getrunken, in der Woche so einen Kasten Bier und Schnaps und so. Das hat mich ja nie interessiert. Super. Also Katrin, ich danke, dass du angerufen hast und das Vertrauen auch hattest, mir das hier und uns zu erzählen. Mhm. Das finde ich ganz toll. Und nochmal Gratulation, ich ziehe meinen Hut vor dir und wünsche dir für deine Zukunft und überhaupt so alles Liebe und alles Gute. Danke, Domian. Und mach weiter so. Ich schaue dir beinahe jede Nacht, wenn ich kann. Ich finde es so toll. Sehr gerne, Katrin. Alles Gute, schönes Wochenende wünsche ich dir. Dir auch, Domian. Danke, tschüss. Ciao. So ihr Lieben, zwischendurch schon mal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Ich gestehe. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Gewichtiges schon in ihrem Leben mit sich herumgetragen und noch nie darüber geredet haben. Zum Beispiel eine Untreue, ein Verbrechen, eine Lüge, ein Verrat, eine Intrige, vielleicht auch sogar eine große heimliche Liebe. Also wer von euch möchte etwas erzählen oder etwas gestehen, was er bisher noch nie gesagt hat. Katrin wäre zum Beispiel so ein Fall gerade gewesen. So viele wussten das ja nicht, dass sie Alkoholikerin war. Ich gestehe, heißt das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne euch per Mail anmelden, domian@wdr.de. So, und hier geht's weiter mit Ricardo. Ricardo ist 30, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ricardo, hallo, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meinen kleinen Sohnemann. Der ist 8 Monate alt. Ja. Und meine Freundin und ich, wir machen gerade mit ihm mehr oder weniger die Hölle durch. Also es ist so, dass er auf dem, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, fang einfach mal an. Ich frag dann schon dazwischen. Ja, also es war so, dass der kleine, so Dienstag, Mittwoch jetzt diese Woche, so einen kleinen roten Punkt über der Brust hatte auf seinem Körper, ne? Mhm. Und da haben wir so nichts bei gedacht und haben gedacht, gut, wenn das jetzt schlimmer wird, dann gehen wir dann mal zum Arzt mit. Und ja, gestern Morgen, wo ich arbeiten gewesen bin, rief meine Frau mich an und sagte mir, dass das wohl eine riesengroße offene Blase gewesen ist. Mhm. So, und dann haben wir versucht, einen Kinderarzt zu erreichen und der Kinderarzt war im Urlaub. Mhm. Dann bin ich dann nach Hause gekommen von der Arbeit, habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, wir müssen sofort irgendwie zum Arzt, er muss sich das angucken. Mhm. Das sah nicht unbedingt gut aus. Mhm. Wie sah denn das aus da in dem Moment, als du es gesehen hast? Ja, als wenn die obere Haut in so kreisförmig abgeschürft gewesen ist. Und wie groß? Wie eine Münze? 4-5 Zentimeter. Durchmesser. So. Ja, genau. Mhm. So, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Wir haben in eine Kinderklinik. Da habe ich gedacht, fahren wir dahin. Mhm. Ja, also dann kam eine Schwester, die hat das begutachtet, eine Ärztin, meine ich, die hat das begutachtet. Und sie fing dann schon irgendwie an, ganz vorwurfsvoll 10-mal zu fragen, ob wir irgendwie heiße Flüssigkeit über ihn rübergekippt hätten. Mhm. So, und wir das natürlich beneint. Also wir wüssten es nicht, dass da irgendwas passiert ist. Ja. Also so, sah es für die Ärztin wie eine Brandblase aus. Genau, richtig. Mhm, ja. So auf den ersten Blick. Ja. Ach so, ich hatte noch, auf dem Rücken ist eine ähnliche Stelle gewesen. Ach so. Mhm, ja, also die war auf der Brust, auf der rechten Seite der Brust und auf dem Rücken links an der Schulter. Ja. So. Und dann kam dann der Oberarzt, hat sich das angeguckt und war felsenfest davon überzeugt, dass das eine Brandblase war. Ach du, hier, und ihr seid gleich in den Verdacht geraten, dass ihr mit dem Kind das Kind misshandelt habt. Richtig. Wir hatten heute das Jugendamt im Krankenhaus. Mhm. Das Jugendamt hat uns verboten, mit dem Kleinen die Station zu verlassen, weil sonst die Polizei eine Großfahndung rausschicken wird. Ach du liebe Zeit. Das heißt, der Verdacht steht immer noch im Raum? Ja, natürlich. Und die Polizei war heute auch da. Der Kleine ist jetzt im Krankenhaus, bleibt da auch. Mit der Mutter, ja. Mit der Mutter. Und die haben das jetzt alles gründlich untersucht und die bleiben dabei, das sind Brandblasen. Das ist der nächste Punkt. Der Oberarzt hat sich das einmal angeguckt, hat da drauf geguckt, hat Fotos gemacht. Dann war heute Morgen ein Chirurg da. Gestern Abend war das noch. Mhm. Gestern Abend war noch ein Chirurg da und er konnte sich das nicht erklären. Mhm. Und heute Morgen war nochmal die normale Visite. Die haben da auch nur einmal kurz drauf geguckt. Dann haben wir gefragt oder gerätselt, woher das kommen könnte. Und dann fiel das Wort Allergie auch, dass das eine allergische Reaktion ist. Mhm. Und ja, dann sagte der Arzt wohl, ja, könnte sein. Mhm. Ja, und halt eine Stunde später kam dann der Oberarzt rein und sagte dann halt, dass das Jugendamt da wäre. Und weiter wurde mein Sohn bisher nicht behandelt. Also es wurde weder, wie gesagt, dass da irgendwie Antibiotikum genommen werden sollte. Der hat ja schon diese Kanüle in der Hand. Mhm. Und dass da irgendwie Antibiotikum eingeführt werden soll. Und also ja, ihr werdet im Moment gar nicht richtig eingebunden und nicht informiert. Und nicht behandelt. Und der Kleine wird nicht behandelt. Weil, nein, der liegt da. Weil man hin, gestern Abend rum. Ja, weil man nicht weiß, was los ist und da steht der Verdacht im Raum und das, ja, ist genau. Das. Also ich glaube es dir, aber ich frage es denn jetzt nochmal ganz klar, ihr habt nichts gemacht. Also der Oberarzt hat heute zu dem Jugendamt auch nochmal gesagt, dass er das Bild, was er gemacht hat, also das Foto, das soll er zu einem Spezialisten für Brandwunden geschickt haben. Und der sagte, dass diese Wunde eigentlich durch eine extrem hohe Hitze entstanden sein muss. Auf dem Bauch sowie auf dem Rücken. Gibt es denn irgendeine Erklärmöglichkeit, dass eine Hitze bei euch entstanden ist? Überhaupt nicht. Also er kriegt ja die Flasche mit dem Wasserkocher, machen wir Wasser fertig. Und wenn wir das machen, dann ist der Kleine im Laufgitter im Wohnzimmer. Und wir machen das Wasser in der Küche fertig. Also das Kuriose an der Sache ist, der Arzt behauptet auch noch, das wäre schon länger dort auf dem Körper. Ich rate euch dringend, einen Rechtsmediziner hinzuzuziehen. Das kann man, das Recht habt ihr. Weil die Rechtsmedizin, die Gerichtsmedizin viel versierter ist, solche Sachen zu analysieren als ein normaler Arzt. Okay. Da können wir gleich mal im Hintergrund gucken, ob wir dir da noch irgendeinen Tipp geben können. Aber das solltest du so schnell wie möglich machen. Da wird niemand was gegen haben, weil das kann ja nur im Sinne der Polizei oder im Sinne der anderen Ärzte auch sein, das rauszukriegen. Wenn ja, ein solcher Verdacht besteht, sollte man das unbedingt sofort machen. Ich wollte dann eben noch was sagen, dass das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, wir waren am Montag bei unserem Kinderarzt, da wurde der Kleine geimpft. Aha. Und die Kinderärztin macht, bevor sie impft, grundsätzlich eine komplette Untersuchung. Also sie zieht ihn komplett aus, untersucht ihn, kontrolliert ihn, misst Fieber und guckt im Mund rein, in die Ohren alles, kontrolliert alles. Und wäre da irgendwas auffällig gewesen, hätte sie auch nicht geimpft. Aber vielleicht ist das ja eine Reaktion auf die Impfung. Schließen die Ärzte, also der Oberarzt, aus. Ich bin gestern, also ich muss dazu sagen, ich bin gestern, als mir der Vorwurf gemacht worden ist, ich hätte mein Kind misshandelt, bin ich leicht bis mäßig sauer geworden bei dem Arzt. Und ich habe das Gefühl, dass er seitdem, also meine Partnerin meint das auch, dass er seitdem ziemlich allergisch auf uns reagiert. Ja, und deswegen das darf nicht vielleicht nur so eine Aktion macht. Es darf nicht nur ein Arzt untersuchen. Also das ist ja ein ungeheuerlicher Vorwurf und da müssen andere mit herangezogen werden. Ja, wie mache ich das? Das ist mein Problem. Wir stehen gerade momentan, wir sind eigentlich völlig verzweifelt und fertig. Wohnt ihr in einer größeren Stadt? Nö. Ostfriesland. Ach so, oh. Das heißt, die nächste größere Stadt ist? Leer. Also die Stadt heißt Leer, ja. Also das weiß ich jetzt nicht. Du müsstest herausbekommen, wo die nächste Gerichtsmedizin ist. Da solltest du da anrufen und den Fall schildern und fragen, ob jemand von denen in die Klinik kommen kann. Denn du kannst mit dem Kind da ja nicht hinfahren im Moment. Nee, dürfen wir nicht. Deswegen muss da jemand hin. Wie man das genau arrangiert, das weiß ich auch nicht, aber über diesen Weg müsst ihr das machen. Wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen und wir machen uns mal ein bisschen schlau, ob wir irgendwie da noch einen Tipp haben, wie du das organisatorisch einfädelst. Wenn so ein Tatverdacht im Raum steht, wie empfindest du das als junger Vater? Das ist eine Katastrophe für mich, also für uns. Meine Freundin, die ist, die weint die ganze Zeit, die ist fix und fertig. Und ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich irgendwie schuldig, obwohl wir bewusst nichts gemacht haben mit ihm. Also es ist wirklich, dass er weder, wir haben überlegt, ob er am Heizkörper gelegen hat oder wir wissen es nicht. Also wir können uns das nicht erklären. Kurios ist ja schon, dass es vorne und hinten ist. Ja, das habe ich dem Arzt auch erklärt. Also versucht nahezubringen, aber das ist für ihn, ist das kein Grund. Weil wenn ich ein Kind mit Wasser übergießen würde, ich meine, selbst wenn mir das passieren würde, würde ich sofort zum Arzt gehen. Ich denke, als Vater, da kann jeder Vater sich nicht von freisprechen, dass sowas vielleicht eventuell mal als Unfall passieren kann oder so. Das kann, oder er zieht eine Tischdecke vom Tisch und da steht eine Tasse Kaffee oder sowas. Dann würde ich sofort zum Arzt fahren. Das ist für mich natürlich das Normalste der Welt. Ich würde als Laie jetzt auch sagen, ich weiß nicht, das wird ein Fachmann auch direkt sagen können, wenn man ein Kind mit heißem Wasser übergießt, sieht das wahrscheinlich anders aus, als dass da eine kleine Brandblase ist. Wahrscheinlich ist das weitflächiger gerötet oder so. Aber da bin ich Laie, es fällt mir gerade so ein. Er hat ja auch keine Schmerzen oder dass es juckt oder nicht. Der Kleine ist quietschfidel und spielt und lacht und nichts. Gar nichts. So. Also es juckt nicht und wir können uns das nicht erklären. Gut, Ricardo. Den Tipp hast du jetzt im Kopf, den ich hier gerade gesagt habe. Dennoch rufen wir dich jetzt nochmal an und versuchen dir vielleicht noch einen Tipp zu geben, wie du das am besten organisierst. Super. Ja. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Alles Gute dir und dem Kleinen und euch. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir und hier ist Andi. Andi ist 27. Guten Morgen, Andi. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Andi, was geht's denn bei dir? Bei mir geht's fällt mir selber ein bisschen schwer, noch darüber zu sprechen, um sexuellen Missbrauch an mir selber. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, tue ich nicht. Naja, das klingt so ein bisschen verhallt. Also ich habe, wie gesagt, alles hier aus, Radio aus, gesagt. Wie alt warst du denn, als das geschah? Also ich war jetzt dieses Jahr zweimal auch in einer Klinik, in einer Psychosomatik-Klinik, weil ich durch einen Schlaganfall im Krankenhaus eingeliefert wurde. Es war ein Schlaganfall. Ein Schlaganfall, ganz genau. Also ich wurde in meiner Wohnung aufgefunden. Ich konnte meine linke Körperhälfte nicht mehr bewegen und zum Glück habe ich mit einer Freundin gerade telefoniert und sie hat rechtzeitig reagiert und dadurch ist dann halt alles so halt in Gang gekommen und es war halt im Endeffekt kein Schlaganfall, also nicht klinisch und gut, der Körper hat halt darauf reagiert und daraufhin bin ich dann halt in eine Fachklinik, also psychosomatische Klinik angelangt und also es war so quasi, wenn man das mal übertragen sagt, ein Schlaganfall der Seele, die sich da bemerkbar gemacht hat. Also es war schon, ja, kann man so sagen. Also ja. Es waren keine klassischen somatischen Schlaganfall-Vorkommnisse da. Doch, also wie gesagt, also es konnte im Gehirn halt nicht nachgewiesen werden. Und aber ich war, wie gesagt, auf der ganzen linken Seite komplett gelähmt und das auch knapp über 2 Wochen lang. Okay, das hat sich aber wieder gegeben. Das hat sich jetzt, Gott sei Dank, wieder gegeben. Ja. So, jetzt kommen wir auf den Missbrauch. Wie alt warst du, als du den Missbrauch hast erleiden müssen? Das ist jetzt halt durch die Klinik rausgekommen. Also ich weiß selber noch nicht alles. Also ich weiß selber nur, dass es über einen Zeitraum von 18 Jahren jetzt ging. Von 18 Jahren? 18 Jahren, ja. Das heißt, von welchem Lebensjahr bis zu welchem Lebensjahr? Vom 6. bis zum 24. Und davon wusstest du vor diesem Schlaganfall nichts? Nein, gar nicht. Gar nichts. Es ist, wie gesagt, auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin, wie gesagt, durch die Symptome halt in die Psychosomatik überwiesen worden, wurde da auch behandelt mit einer Somatisierungsstörung, also durch diese Körperlähmung und weil keine klassischen Symptome halt da waren und gut. Wer ist der Täter? Mein Onkel. Das ist ein Onkel von mir. Aus der Familie, ja. Der Onkel. Das ist auf jeden Fall schon mal rausgekommen. Und ja. Das ist dann rausgekommen. Der hat dich bis zu deinem 24. Lebensjahr, also wo du ein erwachsener junger Mann schon warst, sexuell missbraucht. Ja, ganz genau. Und du hast, ich frag's nochmal, hattest vorher keinen blassen Schimmer davon. Du hast das vollkommen verdrängt. Ganz genau, ja. Erinnerst du dich denn noch, dass du den Onkel dann oft besucht hast? Ich weiß selber, ich habe mich ja selber ein bisschen schlau gemacht jetzt in letzter Zeit. Der gewisse Onkel hat früher sehr oft auf uns aufgepasst, war der Babysitter und... Auf uns heißt? Sorry, ich muss gerade mal ein bisschen passen. Okay. Ja, gut. Die Erinnerungen, die du jetzt hast... Was erinnerst du denn jetzt, was der Onkel mit dir gemacht hat? Es sind bis jetzt auch keine völligen Filme, die ich jetzt vor den Augen habe. Es wurde eine spezielle Untersuchung jetzt angefangen, die heißt EMDR-Untersuchung. Das ist so eine Art Teilhypnose, wo der Körper halt drauf reagiert. Erst reagiert der Körper halt drauf und dann kommen dann halt Bilder in den Kopf und sowas in der Art. Und dadurch ist halt ein bisschen hochgekommen. Also zwei Situationen gibt es halt. Und also eine ist jetzt halt rausgekommen, wie gesagt, dass es jetzt über einen Zeitraum von 18 Jahren ging. Und was jetzt auch hochgekommen ist, ist jetzt mit dem 24. Lebensjahr das Aktuellste. Und du kannst doch nicht sagen, warum das dann mit dem 24. Lebensjahr aufgehört hat. Nein, kann ich nicht. Gibt es Kontakt noch zwischen dir und diesem Onkel heute? Nein. Deswegen jetzt, nachdem du das erfahren hast? Ich muss leider Gottes sogar den Kontakt genau deswegen dieser Geschichte zu meiner ganzen Familie abbrechen, um ihnen halt selber nicht mehr über den Weg zu laufen. Hast du denn deiner Familie das erzählt? Aber dann wundert sich doch deine Familie wahrscheinlich total, dass du den Kontakt abbrichst. Ja, und vor allem meine Großmutter. Ich habe meine Großmutter auch gepflegt und auch vor ein paar Jahren hinweg. Du hast deine Großmutter gepflegt? Auch mit dem Missbrauch mit dem 24. Lebensjahr ist bei meiner Großmutter selber in der Wohnung passiert. Und in der Zeit, wo ich sie auch gepflegt habe, Wie lange hast du denn deine Großmutter gepflegt? 3 Jahre. Wie viel? 3 Jahre. 3 Jahre. Du alleine? Ja, ich alleine. Da war deine Mutter nicht dabei oder eine Tante oder irgendjemand? Nein. Wie schwer pflegebedürftig war denn die Großmutter? Sie hat durch einen Oberschenkelhalsbruch ist sie halt sehr immobil gewesen und sie ist halt komplett zusammengebrochen und bettlägerig dann auch gewesen. Und also dass man quasi von heute auf morgen alles machen musste und da ich ausgebildeter Krankenpfleger bin, ach so, ja, komme ich natürlich dann halt ausgenutzt vor. Also mir jetzt im Nachhinein. Und du kommst ja ausgenutzt vor? Ja, ausgenutzt. Von wem? Von meiner eigenen Familie. Aber wie geht denn das? Du bist ein junger Mann, du hast deinen Beruf, du bist Krankenpfleger, du kannst doch nicht dann 3 Jahre aus deinem Beruf rausgehen und dich nur um die Großmutter kümmern. Du musst doch Geld verdienen. Ich hab's nebenbei gemacht. Bitte? Ich hab's nebenbei alles komplett gemacht. Bin morgens immer um 3:30 aufgestanden, hab meine Großmutter grob versorgt. Und hier alles zurecht gemacht. Und warum hat deine Mutter zum Beispiel nicht geholfen? Meine Mutter und meine Großmutter, die haben schon 10 Jahre keinen Kontakt. Mhm. 10 Jahre keinen Kontakt. Aber deine Großmutter lebt noch? Sie lebt noch, ja. Mhm. Und der Kontakt ist jetzt... Ich habe gedacht, dass sie jetzt in ein Heim untergebracht wurde. Ja. Du bist jetzt 27. Bis zum wievielten Lebensjahr hast du sie gepflegt? Bis zum 24. Lebensjahr. Bis zum 24. Und in der Wohnung ist auch unter anderem auch der Missbrauch stattgefunden. Ja. Ganz genau. Und das ist ein ganz großes Erlebnis, wie gesagt, dass durch diese EMDR-Untersuchung da rausgekommen ist. Warum sagst du deiner Familie davon nichts? Im Endeffekt habe ich natürlich auch Angst, verstoßen zu werden. Aber du hast dich ja quasi selbst jetzt schon verstoßen, indem du den Kontakt abgebrochen hast. Ja, ich habe ihn nicht ganz abgebrochen. Also ich telefoniere immer halt mit meiner Großmutter. Aber ich kann sie halt nicht besuchen. Ich bin auch in eine andere Stadt gezogen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Meine Mutter ist jetzt im Moment selber gerade in der im Krankenhaus gelandet und meinen Vater kenne ich nicht, also beziehungsweise meinen Erzeuger. Mhm. Ja gut, deine Mutter ist jetzt in einem Krankenhaus, aber wie ist das Verhältnis an sich zu deiner Mutter gewesen immer? Angespannt. Mhm. Und es gibt Geschwister? Bitte was? Und es gibt Geschwister? Ich habe einen jüngeren Bruder, 1,5 Jahre. Ja. Einen Bruder? Ich muss immer so nachfragen, weil ich dich wirklich nicht gut verstehen kann, entschuldige. Okay, Entschuldigung. Einen Bruder, mhm. Ein Bruder, 1,5 Jahre jünger. Warum solltest du von deiner Familie verstoßen werden, wenn du diese Ungeheuerlichkeit, die man dir angetan hat, erzählst? Weil ich einfach mal ganz stark davon ausgehe, wenn ich jetzt anfangsweise mit der Geschichte rausrücke, dass mir keiner glaubt. So lieb mich meine Großmutter auch hat, aber... Schätzt du auch deinen Bruder und deine Mutter so ein, dass die das nicht glauben würden? Ich habe meinen Bruder selber verloren. Bitte? Ja, jetzt, meinen Bruder, den habe ich selber verloren. Und du hast deinen Bruder verloren? Jetzt, ja, ich habe meinen Bruder auch verloren. Er ist in der Drogenschiene abgerutscht. Ach so. Mhm. Mittlerweile auch seit 2 Jahren auch keinen Kontakt mehr. Und boah, Andi, da hast du aber wirklich ein schweres Schicksal. Da kommt ja so viel seltsame Sachen zusammen. Ja. Kannst du kannst du arbeiten? Bist du arbeitsfähig? Nein, also ich bin, wie gesagt, Krankenpfleger, habe eine Weiterbildung gemacht zum OP-Pfleger, also dass ich im OP gearbeitet habe. Und durch diese Anfälle, die ich auf dieser linken Seite bekommen habe, wurde ich jetzt berufsunfähig geschrieben und stehe jetzt auch ohne Arbeit da. Und du bist aber in permanenter psychotherapeutischer Behandlung? Nein. Nein? Nein. Offen. Nein. Warum nicht? Aus einem ganz offenen, so einfachen Grund. Ich habe einen Termin gehabt. Der war Ende letzten Monats. Da habe ich 4 Monate drauf gewartet. Hm. auch eine Psychotherapie und dann bin ich zu dem Arzt hingegangen und es ist gleichzeitig ein Kombi-Arzt, Neurologe, Psychologe und Psychiater. Mhm. Also alles, was ich eigentlich auch brauche, weil ich habe auch einen kleinen Hirntumor, der muss auch neurologisch behandelt werden und in Beobachtung gehalten werden. Okay. Und, also war das doch ein guter Termin. Ja, und mein, beziehungsweise der Therapeut oder der Arzt sagte klipp und klar, er kann mich nicht behandeln mit diesem Trauma und ich möchte mich bitte weiter anders orientieren. Mhm. Das heißt, du stehst... Und jetzt stehe ich wieder komplett ohne da, mache wieder neue Termine, versuche neue Termine zu machen, aber... Wie lange warst du denn schon in Behandlungen? Insgesamt in der Klinik und durch die Störung mit der linken Körperhälfte 13 Wochen. Ja, das ist natürlich bei so einem... Und da wurde es, wie gesagt, in der Klinik gerade mal angekratzt, beziehungsweise hochgeholt durch diese Untersuchung und... dann wird es dann auch Wiedersehen. So, und dann das heißt natürlich ohne psychologische Begleitung nicht. Und ja, das heißt natürlich im Klartext, dass du dringlichst eine gute Betreuung brauchst mit diesem Vorfall. Ja, da machen wir uns das jetzt mal für dich schlau, Andi. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss es Wege geben. Denn da sind ja so viele Sachen, kommen da zueinander. Und du brauchst dringend Hilfe. Du brauchst dringend jemanden an deiner Seite. Das wäre völlig klar. Ja, aber wie gesagt, durch den Termin wurde halt immer fallen gelassen. Und also ich bin gerade auf den Trainer. Ich versuche mich gerade ein bisschen zusammenzureißen. Und Deswegen schlage ich vor, brechen wir es hier jetzt mal ab. Okay. Dann werden wir dich gleich nochmal anrufen, Andi. Dafür bitte ich dich aufzulegen und zu warten, bis wir dich wieder angerufen haben. Und dann wollen wir schauen, was in unserer Macht steht, was wir dir raten können, wo wir dich hinleiten können, hinlotsen können, okay? Okay. Lieber Andi, dann wünsche ich dir alles Gute und dass du eine gute Behandlung bekommst. Das ist wichtig jetzt. Vielen Dank. Okay. Alles Gute. Tschüss, Andi. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Und es geht weiter mit Andrea. Die ist 33. Guten Morgen, Andrea. Hallo. Hallo, Andrea. Um was geht's bei dir? Ja, also ich rufe an, weil ich extremste Kommunikationsprobleme in meiner Beziehung habe und ich einfach nicht mehr weiß, wie ich das hier nur noch auf die Reihe kriegen soll. Oh je, wie lange gibt's denn die Beziehung schon? Fast 2 Jahre. Und was heißt extreme Kommunikationsprobleme? Also ich möchte dir sagen vorher, mein Freund hört zu, mein Freund ist LKW-Fahrer und hört jede Nacht deine Sendung, deine Sendung und deswegen habe ich das... Hallo Freund von Andrea. Ja, ich denke, er weiß schon, dass ich das bin. Mhm. Ja, es geht halt darum, ich führe eine Fernbeziehung und wenn wir halt zusammen sind, ne, dann ist es halt alles so ziemlich harmonisch und der eine weiß, was der andere eben so will. Ne? Mhm. Aber sobald ich eben wieder zu Hause bin oder wir sind getrennt, geht das Ding völlig in den Bach runter. Also wir wohnen 200 Kilometer auseinander. Wie oft seht ihr euch denn? Also in der vergangenen Zeit, ja, mal alle 3 Wochen, wenn überhaupt. So. Oh, das ist ein bisschen wenig, und ne? Vorher war es eigentlich jedes Wochenende. Was heißt denn das, wenn ihr auseinander seid, dann geht das alles den Bach runter? Was heißt das? Naja, das Problem an der Sache ist, dass ich eben darauf Wert lege in meiner Beziehung, dass man sich halt unterhält und wenn man halt nur das Kommunikationsmittel WhatsApp oder Telefon hat, dass man das halt auch nutzt, gell? Mhm. So. Ich meine, dass vom Beruf wegen her, dass das alles ein bisschen stressig ist und dass das immer nicht so klappt, wie ich mir das gerne wünsche, das weiß ich, das ist mir auch klar. Mhm. Ne? Aber bei uns entstehen halt immer so viele Missverständnisse, weißt du, so der eine, ich habe halt immer das Gefühl, der eine weiß nicht, was der andere so recht will, wir reden aneinander vorbei und dann entstehen Missverständnisse und dann gibt's einen Riesenkrach. Gut, aber das passiert nie, wenn ihr zusammen seid. Seltenst. Also dadurch, dass wir uns in der letzten Zeit nicht so oft sehen, ich meine, klar, es gibt immer mal den einen oder anderen Punkt, was man halt nicht so pralle findet, ne? Okay, jetzt sag doch mal ein Beispiel, wo es dann schief läuft, wenn ihr euch getrennt habt. Naja, ich hätte halt eben am liebsten gerne, dass er mir halt mal so, mal was Nettes schreibt oder irgendwie mal, weiß nicht, dass da halt so mal was von alleine kommt. Guten Morgen, mein Schatz. Ja gut, das kommt schon, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also das Kommunikationsproblem liegt deines Erachtens bei ihm, dass er nicht sich... Naja, das Problem an der Sache ist, dass ich denke, dass er halt noch nie so eine tiefgründige Beziehung hatte, wie das bei uns ist. Und ich bin ja nun auch ein bisschen älter und habe dadurch halt auch schon das eine oder andere durch. Und wenn ich dann halt in so eine Situation komme, wo ich eben merke, verdammt, das läuft hier nicht in die Richtung, wie ich mir das halt vorstelle, ja, da gehen halt schon die Alarmglocken auf Rot. Ja, Moment, ja. Langsam. So schlimm, ich habe noch nichts Schlimmes gehört, außer dass er nicht schreibt, hallo Schatz, guten Morgen, wie geht's dir? Naja, es sind halt einige Dinge in unserer Beziehung passiert, auf die ich halt nicht so eingehen möchte jetzt so und... Ja, da ist halt das Problem bei mir, dass ich halt Vertrauen wieder aufbauen muss und da bin ich halt gerade dabei und ich kann es halt nicht leiden, wenn ich dann in den Hintern getreten werde, auf Deutsch gesagt, wenn ich mich freue. Ja, Moment, ich muss das ein bisschen verstehen. Wieso wirst du in den Hintern getreten? Naja, das will ich dir gerade erklären. Na, wenn ich mich halt zum Beispiel freue, dass wir uns am Wochenende sehen und dann kommt halt von jetzt auf gleich so ein Tag vorher, nee, das geht jetzt nicht aus dem und dem Grund, weil ich jetzt ja, keine Ahnung, Besuch von irgendwelchen Freunden kriege, wie auch immer. Ach so. Und ich habe dann aber halt alles so schon geregelt, dass ich eben abgeholt werden kann und so weiter und so fort. Und dann, man sich eine Weile nicht gesehen hat oder eben eigentlich auch ein paar Dinge noch zu klären sind und das halt so beiseite geschoben wird, weißt du, oder man halt eben nicht dazu kommt, durch äußere Umstände, dass man sich da halt so unterhält, weißt du. Also, das hört sich so an, als hättet ihr, als hättest du andere Vorstellungen, wie man miteinander umgeht, als er. Naja, das Ding an der Sache ist halt, dass ich manchmal so das Gefühl habe, er traut sich nicht mit mir zu reden. Ich meine, ich bin halt ein sehr impulsiver Mensch und auch sehr dominant, das weiß ich. Und dass ich vielleicht, halt auch nicht gerade ohne bin. Vielleicht redest du auch zu viel. Naja, ich meine, du weißt ja selber, wie das ist. Du weißt ja selber, wie das ist, wenn du halt was auf dem Herzen hast und das sind ja Probleme, die nicht aus der Welt geschafft sind. Ne? Das schon, da gebe ich dir auch recht. Aber man muss ja, die Kunst in einem Kontakt mit einem Menschen ist ja, dass man sich auch, dass man eben nicht nur sich selbst sieht, sondern dass man sich auch versucht, in den anderen hineinzuversetzen. Ja, vielleicht, das weiß ich. Vielleicht ist er ja gar nicht so ein Typ, dass er so viel redet. Nee, das ist schon so. Ne? Also da hast du schon vollkommen recht. So, mir geht es halt nur darum, dass man auch mal aus sich rauskommen muss, ne? Und auch mal irgendwie mal seinen Standpunkt der Dinge darlegen muss und einfach auch mal zu den Dingen, die man sagt, steht und nicht was sagt und dann eben das Gegenteil davon tut, weißt du? Das ist halt das ganze Problem. Ich glaube, Moment. Ich glaube, mit Vorwürfen kommst du gar nicht weiter. Dann macht der noch mehr zu. Natürlich besteht die Kunst des Zusammenlebens auch darin, dass man sich gegenseitig so nimmt, wie man ist. Ja. Aber natürlich, wenn da was nicht so richtig funktioniert, muss jede Seite so ein kleines Schrittchen aus dem eigenen Schatten raustreten. Ja. Und das ist eben sehr schwierig, dass man nicht zu viel von dem anderen verlangt, aber man kann schon ein bisschen verlangen, da hast du schon recht. Und er kann auch von dir verlangen, dass du vielleicht dich ein bisschen mehr zurückhältst. Und dann könnte man vielleicht so eine mittlere Ebene finden. Was sagt er denn, was er empfindet für dich? Also jetzt momentan gerade? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Naja, nur gerade in dieser Sekunde weiß ich nicht, aber so zur Zeit. Kann ich dir auch nicht wirklich sagen, weil wir heute das erste Mal so einigermaßen wieder Kontakt hatten. Also da gab es schon die letzten 2 Wochen sehr sporadischen Kontakt. Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Tag, wenn ihr heute schon ein bisschen Kontakt wieder hattet. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Ich meine, das Ding an der Sache ist, er sagt halt immer, er denkt, er kann mir nicht gerecht werden, das glaube ich aber nicht. Und wir hatten mal einen großen Streit und da habe ich halt, wir hatten auch eine Trennung und da habe ich halt auch über mich nachgedacht. Und ich habe mir halt so eine Liste geschrieben von Dingen, die ich definitiv an mir ändern muss. Mhm. Da bin ich auch ganz hart am Arbeiten. Was steht denn ganz oben auf der Liste drauf? Dass ich Situationen auch mal von außen betrachten sollte und in dem Moment nicht immer nur das sehen sollte, was ich denke. Sehr gut. Ja, und dass ich halt auch nicht immer so impulsiv reagieren sollte. Mhm. Und dass ich einfach auch anderen die Chance geben sollte, Fehler zu machen. Und diese auch einzugestehen. Ja, also ich habe da schon so einige Punkte, wenn wir auf der Liste stehen, das weiß ich schon. Mhm. Weißt du? Und ich weiß auch, dass ich nicht ganz ohne bin, definitiv. Das Einzige, weiß ich nicht, was ich halt so schade finde, weil das eigentlich zwischen uns, das, ich weiß nicht, ich habe sowas halt noch nie gehabt. Ne? Und unsere Beziehung war von Anfang an nicht einfach und ich weiß auch nicht, was ich an ihm gefressen habe. Ich glaube einfach, dass ich hatte von Anfang an diese rosarote Brille nicht. Ne? So. Mhm. Und da habe ich halt für mich gesagt, okay, wenn du mal eine Beziehung anfängst, die anders ist wie sonst, dann muss da ja irgendwas sein. Mhm. Ne? Und Liebe wächst ja auch. So, also so sehe ich das zumindest, ne? Ja, aber das ist doch alles sehr schön, das muss man doch gar nicht so zerreden. Ja, aber ich habe halt immer das Problem, also so, er redet halt nicht mit mir, Ja, Moment. Das ist ja oft bei Frauen das bei Männern beklagen. Dann redet er halt nicht. Entscheidend ist, wie er sich dir gegenüber verhält. Ja, das ist aber manchmal auch nicht ganz korrekt. Okay, darüber können wir reden. Also, aber du kannst den Mann nicht dazu drängen, dass der auch endlos plappert und redet und quatscht, wie du es gerne haben möchtest. Möchte ich das ja gar nicht. Domian, da verstehst du mich halt. So möchte ich das ja gar nicht. Ich hätte halt ja nur gerne, dass eben, wenn irgendwas ansteht, ja, was man wirklich besprechen muss und was aus der Welt geschafft werden muss, dass man das dann auch tut, dass man sich zusammensetzt, dass man einfach auch mal den Zeitpunkt nutzt. Und das tut es er nicht. Es muss doch kein Stundengespräch, nee. Und das tut es muss nicht. Ja kein Stundengespräch werden, weißt du, aber was, einfach nur das aus. Moment, du bist bei mir jetzt schon gerade sehr massiv. Merkst du das? Ich weiß. Ich muss schon ständig dich unterbrechen, um dich zu bremsen. Der arme Mann, dein armer Freund. Was sagt er denn, wenn du ihm solche Sachen vorwirfst oder kritisierst? Nichts. Er sagt nichts? Nein, er macht dann gleich immer dicht und ist bockig. Ja, aber das musst du doch kapieren, dass du, wenn du noch 10 Minuten redest, überhaupt nichts erreichst. Ja, das weiß ich, deswegen lasse ich das ja dann auch. Ja, da wird die Betonwand, die er da vor sich hochzieht, noch einen halben Meter dicker. Das ist jetzt sehr schwer, weil wir so abstrakt reden und nicht über konkrete Sachen. Ich glaube einfach so vom Eindruck her, Andrea, du meinst es ja gut. Und dir liegt ja viel an dem Mann, das merke ich ja. Und du liebst den ja auch. Das ist ja eine große Sache. Ich glaube einfach. Nur die. Ja, und ich glaube, dass du dir selbst und eben euch auch sehr, sehr dienen würdest, wenn du versuchen würdest, dich einfach einen Gang runter. Dann bist du immer noch eine sehr aktive Frau. Einen Gang runter, und das wäre, glaube ich, schon für ihn auch sehr hilfreich. Okay. Ich kann es jetzt nur so leider so allgemein sagen, weil wir auch nur so allgemein sprechen. Aber das ist so mein Eindruck von dir. Wenn du da sowas Tolles hast, und das sagst du, ne? Dass das eine tolle Beziehung ist. Ja, also ich denke das schon, ja. Ja, dann hege und pflege das. Das kriegst du nicht so schnell wieder. Und dann akzeptiere ihn auch, wenn er irgendwie mal nicht so ist, wie du das gerne hättest. Es ist ein großes Glück, einen Menschen zu finden, von dem man das so sagen kann. Glaub's mir. Okay. Lieber Andrea, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ist kein Problem, alles easy. Alles Gute wünsche ich dir und euch und schönen Gruß an deinen Freund. Ja, tschüss. Danke. Ciao, okay. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier, wir gehen jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Und nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Ich gestehe. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tolles Wochenende, bis dahin. Bye, bye.